Friedrich Nietzsche. Menschliches, allzu menschliches. Ein Buch für freie Geister. Gelesen von Volker Braumann. Erster Band. Vorrede. 1. Es ist mir oft genug und immer mit großem Befremden ausgedrückt worden, dass es etwas Gemeinsames und Auszeichnendes an allen meinen Schriften gäbe. Von der Geburt der Tragödie an bis zum letzthin veröffentlichten Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. Sie enthielten allesamt, hat man mir gesagt, Schlingen und Netze für unvorsichtige Vögel und beinahe eine beständige, unvermerkte Aufforderung zur Umkehrung gewohnter Wertschätzungen und geschätzter Gewohnheiten. Wie? Alles nur menschlich, allzu menschlich? Mit diesem Seufzer komme man aus meinen Schriften heraus, nicht ohne eine Art Scheu und Misstrauen, selbst gegen die Moral, ja, nicht übel versucht und ermutigt, einmal den Fürsprecher der schlimmsten Dinge zu machen. Wie als ob sie vielleicht nur die Bestverleumdeten seien? Man hat meine Schriften eine Schule des Verdachts genannt, noch mehr der Verachtung, glücklicherweise auch des Mutes, ja, der Verwegenheit. In der Tat, ich selbst glaube nicht, dass jemals jemand mit einem gleich tiefen Verdachte in die Welt gesehen hat und nicht nur als gelegentlicher Anwalt des Teufels, sondern ebenso sehr, theologisch zu reden, als Feind und Vorforderer Gottes. Und wer etwas von den Folgen errät, die in jedem tiefen Verdachte liegen, etwas von den Frösten und Ängsten der Vereinsamung, zu denen jede unbedingte Verschiedenheit des Blicks dem mit ihr Behafteten verurteilt, wird auch verstehen, wie oft ich zur Erholung von mir, gleichsam zum zeitweiligen Selbstvergessen, irgendwo unterzutreten suchte, in irgendeiner Verehrung oder Feindschaft oder Wissenschaftlichkeit oder Leichtfertigkeit oder Dummheit. Auch warum ich, wo ich nicht fand, was ich brauchte, es mir künstlich erzwingen, zurechtfälschen, zurechtdichten musste. Und was haben Dichter je anderes getan? Und wozu wäre alle Kunst in der Welt da? Was ich aber immer wieder am nötigsten brauchte, zu meiner Kur und Selbstwiederherstellung, das war der Glaube, nicht dergestalt einzeln zu sein, einzeln zu sehen, ein zauberhafter Argwohn von Verwandtschaft und Gleichheit in Auge und Begierde, ein Ausruhen im Vertrauen der Freundschaft, eine Blindheit zu zweien ohne Verdacht und Fragezeichen, ein Genuss an Vordergründen, Oberflächen, Nahem, Nächstem, an allem, was Farbe, Haut und Scheinbarkeit hat. Vielleicht, dass man mir in diesem Betrachte mancherlei Kunst, mancherlei feinere Falschmünzerei vorrücken könnte, zum Beispiel, dass ich wissentlich willentlich die Augen vor Schopenhauers blindem Willen zur Moral zugemacht hätte, zu einer Zeit, wo ich über Moral schon hellsichtig genug war. Insgleichen, dass ich mich über Richard Wagners unheilbare Romantik betrogen hätte, wie als ob sie ein Anfang und nicht ein Ende sei. Insgleichen über die Griechen, insgleichen über die Deutschen und ihre Zukunft. Und es gäbe vielleicht noch eine lange, lange Liste solcher Insgleichen. Gesetzt aber, dies alles wäre wahr und mit gutem Grunde mir vorgerückt, was wisst ihr davon, was könntet ihr davon wissen, wie viel List der Selbsterhaltung, wie viel Vernunft und höhere Obhut in solchem Selbstbetruge enthalten ist und wie viel Falschheit mir noch Not tut, damit ich mir immer wieder den Luxus meiner Wahrhaftigkeit gestatten darf. Genug, ich lebe noch. Und das Leben ist nun einmal nicht von der Moral ausgedacht. Es will Täuschung. Es lebt von der Täuschung. Aber nicht wahr? Da beginne ich bereits wieder und tue, was ich immer getan habe. Ich alter Immoralist und Vogelstiller und rede unmoralisch, außermoralisch. Jenseits von Gut und Böse? Zwei. So habe ich denn einstmals, als ich es nötig hatte, mir auch die freien Geister erfunden, denen dieses schwermütig mutige Buch mit dem Titel »Menschliches, allzu Menschliches« gewidmet ist. Dergleichen freie Geister gibt es nicht, gab es nicht, aber ich hatte sie damals, wie gesagt, zur Gesellschaft nötig, um guter Dinge zu bleiben inmitten schlimmer Dinge, Krankheit, Vereinsamung, Fremde, Arkadia, Untätigkeit. Als tapfere Gesellen und Gespenster, mit denen man schwätzt und lacht, wenn man Lust hat zu schwätzen und zu lachen, und die man zum Teufel schickt, wenn sie langweilig werden. Als ein Schadenersatz für mangelnde Freunde. Dass es dergleichen freie Geister einmal geben könnte, dass unser Europa unter seinen Söhnen von morgen und übermorgen solche muntere und verwegene Gesellen haben wird, leibhaft und handgreiflich und nicht nur, wie in meinem Falle, als Schemen- und Einsiedler-Schattenspiel, daran möchte ich am wenigsten zweifeln. Ich sehe sie bereits kommen. Langsam. Langsam. Und vielleicht tue ich etwas, um ihr Kommen zu beschleunigen, wenn ich zum Voraus beschreibe, unter welchen Schicksalen ich sie entstehen, auf welchen Wegen ich sie kommen sehe. Drei. Man darf vermuten, dass ein Geist, in dem der Typus freier Geist einmal bis zur Vollkommenheit reif und süß werden soll, sein entscheidendes Ereignis in einer großen Loslösung gehabt hat und dass er vorher umso mehr ein gebundener Geist war und für immer an seine Ecke und Säule gefesselt schien. Was bindet am festesten? Welche Stricke sind beinahe unzerreißbar? Bei Menschen einer hohen und ausgesuchten Art werden es die Pflichten sein. Jene Ehrfurcht, wie sie der Jugend eignet, jene Scheu und Zartheit vor allem Altverehrten und Würdigen, jene Dankbarkeit für den Boden, aus dem sie wuchsen, für die Hand, die sie führte, für das Heiligtum, wo sie anbeten lernten. Ihre höchsten Augenblicke selbst werden sie am festesten binden. Ihre höchsten Augenblicke selbst werden sie am festesten binden, am dauerndsten verpflichten. Die große Loslösung kommt für solchermaßen Gebundene plötzlich, wie ein Erdstoß. Die junge Seele wird mit einem Male erschüttert, losgerissen, herausgerissen. Sie selbst versteht nicht, was sich begibt. Ein Antrieb und Andrang waltet und wird über sie her wie ein Befehl. Ein Wille und Wunsch erwacht, fortzugehen, irgendwohin, um jeden Preis. Eine heftige, gefährliche Neugierde nach einer unentdeckten Welt flammt und flackert in allen ihren Sinnen. Lieber sterben als hier leben. So klingt die gebieterische Stimme Unverführung. Und dies hier, dies Zuhause, ist alles, was sie bis dahin geliebt hatte. Ein plötzlicher Schrecken und Argwohn gegen das, was sie liebte. Ein Blitz von Verachtung gegen das, was ihr Pflicht hieß. Ein aufrührerisches, willkürliches, vulkanisch stoßendes Verlangen nach Wanderschaft. Fremde, Entfremdung, Erkältung. Ernüchterung, Vereisung, ein Hass auf die Liebe, vielleicht ein tempelschänderischer Grill und Blick rückwärts, dorthin, wo sie bis dahin anbetete und liebte, vielleicht eine Glut der Scham über das, was sie eben tat, und ein Frohlocken zugleich, dass sie es tat. Ein trunkenes, inneres, frohlockendes Schaudern, in dem sich ein Sieg verrät. Ein Sieg? Über was? Über wen? Ein rätselhafter, fragenreicher, fragwürdiger Sieg. Aber der erste Sieg, immerhin. Dergleichen Schlimmes und Schmerzliches gehört zur Geschichte der großen Loslösung. Sie ist eine Krankheit zugleich, die den Menschen zerstören kann, dieser erste Ausbruch von Kraft und Willen zur Selbstbestimmung, Selbstwertsetzung, dieser Wille zum freien Willen. Und wie viel Krankheit drückt sich in den wilden Versuchen und Seltsamkeiten aus, mit denen der Befreite, Losgelöste, sich nunmehr seine Herrschaft über die Dinge zu beweisen sucht. Er schweift grausam umher, mit einer unbefriedigten Lüsternheit. Was er erbeutet, muss die gefährliche Spannung eines Stolzes abbüßen. Er zerreißt, was ihn reizt. Mit einem bösen Lachen dreht er um, was er verhüllt, durch irgendeine Scham geschont findet. Er versucht, wie diese Dinge aussehen, wenn man sie umkehrt. Es ist Willkür und Lust an der Willkür darin, wenn er vielleicht nun seine Gunst dem zuwendet, was bisher in schlechtem Rufe stand. Wenn er neugierig und versucherisch um das Verbotenste schleicht. Im Hintergrunde seines Treibens und Schweifens, denn er ist unruhig und ziellos unterwegs wie in einer Wüste, steht das Fragezeichen einer immer gefährlicheren Neugierde. Kann man nicht alle Werte umdrehen? Und ist gut vielleicht böse? Und Gott nur eine Erfindung und Feinheit des Teufels? Ist alles vielleicht im Grunde falsch? Und wenn wir Betrogene sind, sind wir nicht eben dadurch auch Betrüger? Müssen wir nicht auch Betrüger sein? Solche Gedanken führen und verführen ihn. Immer weiter fort. Immer weiter ab. Die Einsamkeit umringt und umringelt ihn. Immer drohender, würgender, herzzuschnürender. Jene furchtbare Göttin und Mata Saeva Cupidinum. Aber wer weiß es heute, was Einsamkeit ist? Vier. Von dieser krankhaften Vereinsamung, von der Wüste solcher Versuchsjahre, ist der Weg noch weit bis zu jener ungeheuren, überströmenden Sicherheit und Gesundheit, welche der Krankheit selbst nicht entraten mag, als eines Mittels und Angelhakens der Erkenntnis, bis zu jener reifen Freiheit des Geistes, welche ebenso sehr Selbstbeherrschung und Zucht des Herzens ist und die Wege zu vielen und entgegengesetzten Denkweisen erlaubt, bis zu jener inneren Umfänglichkeit und Verwöhnung des Oberreichtums, welche die Gefahr ausschließt, dass der Geist sich etwa selbst in die eigenen Wege verlöre und verliebte und in irgendeinem Winkel berauscht sitzen bliebe, bis zu jenem Überschuss an plastischen, ausheilenden, nachbildenden und wiederherstellenden Kräften, welcher eben das Zeichen der großen Gesundheit ist. Jener Überschuss, der dem freien Geiste das gefährliche Vorrecht gibt, auf den Versuch hinzuleben und sich dem Abenteuer anbieten zu dürfen. Das Meisterschaftsvorrecht des freien Geistes. Dazwischen mögen lange Jahre der Genesung liegen, Jahre voll vielfarbiger, schmerzlich zauberhafter Wandlungen, beherrscht und am Zügel geführt durch einen zähen Willen zur Gesundheit, der sich oft schon als Gesundheit zu kleiden und zu verkleiden wagt. Es gibt einen mittleren Zustand darin, dessen ein Mensch solchen Schicksals später nicht ohne Rührung eingedenk ist. Ein blasses, feines Licht und Sonnenglück ist ihm zu eigen. Ein Gefühl von Vogelfreiheit, Vogelumblick, Vogelübermut. Etwas Drittes, in dem sich Neugierde und zarte Verachtung gebunden haben. Ein freier Geist. Dies kühle Wort tut in jenem Zustande wohl. Es wärmt beinahe. Man lebt nicht mehr in den Fesseln von Liebe und Hass. Ohne Ja, ohne Nein. Freiwillig nahe, freiwillig ferne. Am liebsten entschlüpfend, ausweichend, fortflatternd. Wieder weg, wieder emporfliegend. Man ist verwöhnt, wie jeder, der einmal ein ungeheures Vielerlei unter sich gesehen hat. Und man ward zum Gegenstück derer, welche sich um Dinge bekümmern, die sie nichts angehen. In der Tat, den freien Geist gehen nunmehr lauter Dinge an. Und wie viele Dinge, welche ihn nicht mehr bekümmern. Fünf. Ein Schritt weiter in der Genesung. Und der freie Geist nährt sich wieder dem Leben. Langsam freilich. Fast widerspenstig. Fast misstrauisch. Es wird wieder wärmer um ihn. Gelber gleichsam. Gefühl und Mitgefühl bekommen Tiefe. Tauwinde aller Art gehen über ihn weg. Fast ist ihm zumute, als ob ihm jetzt erst die Augen für das Nahe aufgingen. Er ist verwundert und sitzt stille. Wo war er doch? Diese nahen und nächsten Dinge. Wie scheinen sie ihm verwandelt? Welchen Flaum und Zauber haben sie inzwischen bekommen? Er blickt dankbar zurück, dankbar seine Wanderschaft, seiner Härte und Selbstentfremdung, seinen Fernblicken und Vogelflügen in kalte Höhen. Wie gut, dass er nicht wie ein zärtlicher, dumpfer Eckensteher immer zu Hause, immer bei sich geblieben ist. Er war außer sich. Es ist kein Zweifel. Jetzt erst sieht er sich selbst. Und welche Überraschungen findet er dabei? Welche unerprobten Schauder, welches Glück noch in der Müdigkeit, der alten Krankheit, den Rückfällen des Genesenden. Wie es ihm gefällt, leidend still zu sitzen, Geduld zu spinnen, in der Sonne zu liegen. Wer versteht sich gleich ihm auf das Glück im Winter, auf die Sonnenflecke an der Mauer? Es sind die dankbarsten Tiere von der Welt, auch die bescheidensten, diese dem Leben wieder halb zugewendeten Genesenden und Eidechsen. Es gibt solche unter ihnen, die keinen Tag von sich lassen, ohne ihm ein kleines Loblied an den nachschleppenden Saum zu hängen. Und ernstlich geredet, es ist eine gründliche Kur gegen allen Pessimismus, den Krebsschaden alter Idealisten und Lügenbolde, wie bekannt, auf die Art dieser freien Geister krank zu werden, eine gute Weile krank zu bleiben und dann noch länger gesund, ich meine gesünder zu werden. Es ist Weisheit darin, Lebensweisheit, sich die Gesundheit selbst lange Zeit nur in kleinen Dosen zu verordnen. Sechs. Um jene Zeit mag es endlich geschehen, unter dem plötzlichen Lichtern einer noch ungestümen, noch wechselnden Gesundheit, dass dem freien, immer freieren Geiste sich das Rätsel jener großen Loslösung zu entschleiern beginnt, welches bis dahin dunkel, fragwürdig, fast unberührbar in seinem Gedächtnisse gewartet hatte. Wenn er sich lange kaum zu fragen wagte, warum so abseits, so allein, allem entsagend, was ich verehrte, der Verehrung selbst entsagend, warum diese Härte, dieser Argwohn, dieser Hass auf die eigenen Tugenden? Jetzt wagt und fragt er es laut und hört auch schon etwas wie Antwort darauf. Du solltest Herr über dich werden, Herr auch über die eigenen Tugenden. Früher waren sie deine Herren, aber sie dürfen nur deine Werkzeuge neben anderen Werkzeugen sein. Du solltest Gewalt über dein Für und Wider bekommen und es verstehen lernen, sie aus- und wieder einzuhängen, je nach deinem höheren Zwecke. Du solltest das Perspektivische in jeder Wertschätzung begreifen lernen. Die Verschiebung, Verzerrung und scheinbare Teleologie der Horizonte und was alles zum Perspektivischen gehört. Auch das Stück Dummheit in Bezug auf entgegengesetzte Werte und die ganze intellektuelle Einbuße, mit der sich jedes Für, jedes Wider bezahlt macht. Du solltest die notwendige Ungerechtigkeit in jedem Für und Wider begreifen lernen. Die Ungerechtigkeit als unablösbar vom Leben. Das Leben selbst als bedingt durch das Perspektivische und seine Ungerechtigkeit. Du solltest vor allem mit Augen sehen, wo die Ungerechtigkeit immer am größten ist. Dort nämlich, wo das Leben am kleinsten, engsten, dürftigsten, anfänglichsten entwickelt ist und dennoch nicht umhin kann, sich als Zweck und Maß der Dinge zu nehmen und seiner Erhaltung zuliebe das Höhere, Größere, Reichere, heimlich und kleinlich und unablässlich anzubröckeln und in Frage zu stellen. Du solltest das Problem der Rangordnung mit Augen sehen und wie Macht und Recht und Umfänglichkeit der Perspektive miteinander in die Höhe wachsen. Du solltest... Genug. Der freie Geist weiß nunmehr, welchem Du sollst er gehorcht hat und auch, was er jetzt kann, was er jetzt erst darf. Sieben. Der Gestalt gibt der freie Geist in Bezug auf jenes Rätsel von Loslösung sich Antwort und endet damit, indem er seinen Fall verallgemeinert, sich über sein Erlebnis also zu entscheiden. Wie es mir erging, sagt er sich, muss es jedem ergehen, indem eine Aufgabe leibhaftig werden und zur Welt kommen will. Die heimliche Gewalt und Notwendigkeit dieser Aufgabe wird unter und in seinen einzelnen Schicksalen walten, gleich einer unbewussten Schwangerschaft, lange bevor er diese Aufgabe selbst ins Auge gefasst hat und ihren Namen weiß. Unsere Bestimmung verfügt über uns, auch wenn wir sie noch nicht kennen. Es ist die Zukunft, die unserem Heute die Regel gibt. Gesetzt, dass es das Problem der Rangordnung ist, von dem wir sagen dürfen, dass es unser Problem ist, wir freien Geister, jetzt, in dem Mittage unseres Lebens, verstehen wir es erst, was für Vorbereitungen, Umwege, Proben, Versuchungen, Verkleidungen das Problem nötig hatte, ehe es vor uns aufsteigen durfte, und wie wir erst die vielfachsten und widersprechendsten Not- und Glücksstände an Seele und Leib erfahren mussten, als Abenteurer und Weltumsegler jener inneren Welt, die Mensch heißt, als Ausmesser jedes Höher und Übereinander, das gleichfalls Mensch heißt, überall hindringend, fast ohne Furcht, nichts verschmähend, nichts verlierend, alles auskostend, alles vom Zufälligen reinigend und gleichsam aussiebend, bis wir endlich sagen durften, wir freien Geister, hier ein neues Problem. Hier eine lange Leiter, auf deren Sprossen wir selbst gesessen und gestiegen sind, die wir selbst irgendwann gewesen sind. Hier ein Höher, ein Tiefer, ein Unter uns, eine ungeheure lange Ordnung, eine Rangordnung, die wir sehen. Hier unser Problem. Acht. Es wird keinem Psychologen und Zeichendeuter einen Augenblick verborgen bleiben, an welche Stelle der eben geschilderten Entwicklung das vorliegende Buch gehört oder gestellt ist. Aber wo gibt es heute Psychologen? In Frankreich, gewiss. Vielleicht in Russland. Sicherlich nicht in Deutschland. Es fehlt nicht an Gründen, weshalb sich dies die heutigen Deutschen sogar noch zu Ehre anrechnen könnten. Schlimm genug für einen, der in diesem Stücke undeutsch geartet und geraten ist. Dies deutsche Buch, welches in einem weiten Umkreis von Ländern und Völkern seine Leser zu finden gewusst hat, es ist ungefähr 10 Jahre unterwegs und sich auf irgendwelche Musik- und Flötenkunst verstehen muss, durch die auch spröde Ausländerohren zum Horchen verführt werden, gerade in Deutschland ist dies Buch am nachlässigsten gelesen, am schlechtesten gehört worden. Woran liegt das? Es verlangt zu viel, hat man mir geantwortet. Es wendet sich an Menschen ohne die Drangsal grober Pflichten. Es will feine und verwöhnte Sinne. Es hat Überfluss nötig, Überfluss an Zeit, an Helligkeit des Himmels und Herzens, an Otium im verwegensten Sinne, lauter gute Dinge, die wir Deutschen von heute nicht haben und also auch nicht geben können. Nach einer so artigen Antwort rät mir meine Philosophie zu schweigen und nicht mehr weiter zu fragen. Zumal man in gewissen Fällen, wie das Sprichwort andeutet, nur dadurch Philosoph bleibt, dass man schweigt. Nizza, im Frühling 1886. Erstes Hauptstück: Von den ersten und letzten Dingen. Eins. Chemie der Begriffe und Empfindungen. Die philosophischen Probleme nehmen jetzt wieder fast in allen Stücken dieselbe Form der Frage an wie vor 2000 Jahren. Wie kann etwas aus seinem Gegensatz entstehen? Zum Beispiel Vernünftiges aus Vernunftslosem, Empfindendes aus Totem, Logik aus Unlogik, interesseloses Anschauen aus begehrlichem Wollen, Leben für andere aus Egoismus, Wahrheit aus Irrtümern. Die metaphysische Philosophie half sich bisher über diese Schwierigkeit hinweg, insofern sie die Entstehung des einen aus dem anderen leugnete und für die höher gewerteten Dinge einen Wunderursprung annahm, unmittelbar aus dem Kern und Wesen des Dinges an sich heraus. Die historische Philosophie dagegen, welche gar nicht mehr getrennt von der Naturwissenschaft zu denken ist, die allerjüngste aller philosophischen Methoden, ermittelte in einzelnen Fällen, und vermutlich wird dies in allen ihr Ergebnis sein, dass es keine Gegensätze sind, außer in der gewohnten Übertreibung der populären oder metaphysischen Auffassung, und dass ein Irrtum der Vernunft dieser Gegenüberstellung zugrunde liegt. Nach ihrer Erklärung gibt es, streng gefasst, weder ein unegoistisches Handeln noch ein völlig interesseloses Anschauen. Es sind beides nur Sublimierungen, bei denen das Grundelement fast verflüchtigt erscheint und nur noch für die feinste Beobachtung sich als vorhanden erweist. Alles, was wir brauchen und was erst bei der gegenwärtigen Höhe der einzelnen Wissenschaften uns gegeben werden kann, ist eine Chemie der moralischen, religiösen, ästhetischen Vorstellungen und Empfindungen, ebenso aller jener Regungen, welche wir im Groß- und Kleinverkehr der Kultur und Gesellschaft, ja, in der Einsamkeit an uns erleben. Wie, wenn diese Chemie mit dem Ergebnis abschlösse, dass auch auf diesem Gebiete die herrlichsten Farben aus niedrigen, ja verachteten Stoffen gewonnen sind? Werden viele Lust haben, solchen Untersuchungen zu folgen? Die Menschheit liebt es, die Fragen über Herkunft und Anfänge sich aus dem Sinne zu schlagen. Muss man nicht fast entmenscht sein, um den entgegengesetzten Hang in sich zu spüren? Zwei. Erbfehler der Philosophen. Alle Philosophen haben den gemeinsamen Fehler an sich, dass sie vom gegenwärtigen Menschen ausgehen und durch eine Analyse desselben ans Ziel zu kommen meinen. Unwillkürlich schwebt ihnen der Mensch als eine aeterna veritas, als ein gleichbleibendes in allem Strudel, als ein sicheres Maß der Dinge vor. Alles, was der Philosoph über den Menschen aussagt, ist aber im Grunde nicht mehr als ein Zeugnis über den Menschen eines sehr beschränkten Zeitraums. Mangel an historischem Sinn ist der Erbfehler aller Philosophen. Manche sogar nehmen unversehens die allerjüngste Gestaltung des Menschen wie eine solche unter dem Eindruck bestimmter Religionen, ja bestimmter politischer Ereignisse entstanden ist, als die feste Form, von der man ausgehen müsse. Sie wollen nicht lernen, dass der Mensch geworden ist, dass auch das Erkenntnisvermögen geworden ist. Während einige von ihnen sogar die ganze Welt aus diesem Erkenntnisvermögen sich herausspinnen lassen. Nun ist alles Wesentliche der menschlichen Entwicklung in Urzeiten vor sich gegangen, lange vor jenen 4000 Jahren, die wir ungefähr kennen. In diesen mag sich der Mensch nicht viel mehr verändert haben. Da sieht aber der Philosoph Instinkte am gegenwärtigen Menschen und nimmt an, dass diese zu den unveränderlichen Tatsachen des Menschen gehören und insofern einen Schlüssel zum Verständnis der Welt überhaupt abgeben können. Die ganze Teleologie ist darauf gebaut, dass man vom Menschen der letzten 4 Jahrtausende als von einem Ewigen redet, zu welchem hin alle Dinge in der Welt von ihrem Anbeginne eine natürliche Richtung haben. Alles aber ist geworden. Es gibt keine ewigen Tatsachen. So, wie es keine absoluten Wahrheiten gibt. Demnach ist das historische Philosophieren von jetzt ab nötig. Und mit ihm die Tugend der Bescheidung. 3. Schätzung der unscheinbaren Wahrheiten. Es ist das Merkmal einer höheren Kultur, die kleinen, unscheinbaren Wahrheiten, welche mit strenger Methode gefunden wurden, höher zu schätzen als die beglückenden und blendenden Irrtümer, welche metaphysischen und künstlerischen Zeitaltern und Menschen entstammen. Zunächst hat man gegen Erstere den Hohn auf den Lippen, als könne hier gar nichts Gleichberechtigtes gegeneinander stehen. So bescheiden, schlicht, nüchtern, ja, scheinbar entmutigend stehen diese, so schön, prunkend, berauschend, ja, vielleicht beseligend stehen jene da. Aber das mühsam Errungene, Gewisse, Dauernde und deshalb für jede weitere Erkenntnis noch Folgenreiche ist doch das Höhere. Zu ihm sich zu halten ist männlich und zeigt Tapferkeit, Schlichtheit, Enthaltsamkeit an. Allmählich wird nicht nur der Einzelne, sondern die gesamte Menschheit zu dieser Männlichkeit emporgehoben werden, wenn sie sich endlich an die höhere Schätzung der haltbaren, dauerhaften Erkenntnisse gewöhnt und allen Glauben an Inspiration und wundergleiche Mitteilung von Wahrheiten verloren hat. Die Verehrer der Formen freilich, mit ihrem Maßstabe des Schönen und Erhabenen, werden zunächst gute Gründe zu spotten haben, sobald die Schätzung der unscheinbaren Wahrheiten und der wissenschaftliche Geist anfängt, zur Herrschaft zu kommen. Aber nur, weil entweder ihr Auge sich noch nicht dem Reiz der schlichtesten Form erschlossen hat, oder weil die in jenem Geiste erzogenen Menschen noch lange nicht völlig und innerlich von ihm durchdrungen sind, so dass sie immer noch gedankenlos alte Formen nachmachen. Und dies schlecht genug, wie es jemand tut, dem nicht mehr viel an einer Sache liegt. Ehemals war der Geist nicht durch strenges Denken in Anspruch genommen, da lag sein Ernst im Ausspinnen von Symbolen und Formen. Das hat sich verändert. Jener Ernst des Symbolischen ist zum Kennzeichen der niederen Kultur geworden. Wie unsere Künste selber immer intellektualer, unsere Sinne geistiger werden, und wie man zum Beispiel jetzt ganz anders darüber urteilt, was sinnlich wohltönend ist, als vor 100 Jahren, so werden auch die Formen unseres Lebens immer geistiger. Für das Auge älterer Zeiten vielleicht hässlicher, aber nur, weil es nicht zu sehen vermag, wie das Reich der inneren geistigen Schönheit sich fortwährend vertieft und erweitert und inwiefern uns allen der geistreiche Blick jetzt mehr gelten darf, als der schönste Gliederbau und das erhabenste Bauwerk. IV. Astrologie und Verwandtes. Es ist wahrscheinlich, dass die Objekte des religiösen, moralischen und ästhetischen Empfindens ebenfalls nur zur Oberfläche der Dinge gehören, während der Mensch gern glaubt, dass er hier wenigstens an das Herz der Welt rühre. Er täuscht sich, weil jene Dinge ihn so tief beseligen und so tief unglücklich machen und zeigt also hier denselben Stolz wie bei der Astrologie. Denn diese meint, der Sternenhimmel drehe sich um das Los des Menschen. Der moralische Mensch aber setzt voraus, dass, was ihm wesentlich am Herzen liege, müsse auch Wesen und Herz der Dinge sein. V. Missverständnis des Traumes. Im Traum glaubte der Mensch, in den Zeitaltern roher, uranfänglicher Kultur eine zweite, reale Welt kennenzulernen. Hier ist der Ursprung aller Metaphysik. Ohne den Traum hätte man keinen Anlass zu einer Scheidung der Welt gefunden. Auch die Zerlegung in Seele und Leib hängt mit der ältesten Auffassung des Traumes zusammen. Ebenso die Annahme eines Seelenscheinleibes, also die Herkunft alles Geisterglaubens und wahrscheinlich auch des Götterglaubens. Der Tote lebt fort, denn er erscheint dem Lebenden im Traume. So schloss man ehedem durch viele Jahrtausende hindurch. Sechs. Der Geist der Wissenschaft im Teil, nicht im Ganzen mächtig. Die abgetrennten kleinsten Gebiete der Wissenschaft werden rein sachlich behandelt. Die allgemeinen großen Wissenschaften dagegen legen, als Ganzes betrachtet, die Frage, eine recht unsachliche Frage freilich, auf die Lippen: Wozu? Zu welchem Nutzen? Wegen dieser Rücksicht auf den Nutzen werden sie, als Ganzes, weniger unpersönlich als in ihren Teilen behandelt. Bei der Philosophie nun gar, als bei der Spitze der gesamten Wissenspyramide, wird unwillkürlich die Frage nach dem Nutzen der Erkenntnis überhaupt aufgeworfen. Und jede Philosophie hat unbewusst die Absicht, ihr den höchsten Nutzen zuzuschreiben. Deshalb gibt es in allen Philosophien so viel hochfliegende Metaphysik und eine solche Scheu vor den unbedeutend erscheinenden Lösungen der Physik. Denn die Bedeutsamkeit der Erkenntnis für das Leben soll so groß als möglich erscheinen. Hier ist der Antagonismus zwischen den wissenschaftlichen Einzelgebieten und der Philosophie. Letztere will, was die Kunst will: dem Leben und Handeln möglichste Tiefe und Bedeutung geben. In ersteren sucht man nach Erkenntnis und nichts weiter, was dabei auch herauskomme. Es hat bis jetzt noch keinen Philosophen gegeben, unter dessen Händen die Philosophie nicht zu einer Apologie der Erkenntnis geworden wäre. In diesem Punkte wenigstens ist ein jeder Optimist, dass dieser die höchste Nützlichkeit zugesprochen werden müsse. Sie alle werden von der Logik tyrannisiert. Und diese ist ihrem Wesen nach Optimismus. Sieben. Der Störenfried in der Wissenschaft. Die Philosophie schied sich von der Wissenschaft, als sie die Frage stellte: Welches ist diejenige Erkenntnis der Welt und des Lebens, bei welcher der Mensch am glücklichsten lebt? Dies geschah in den sokratischen Schulen. Durch den Gesichtspunkt des Glücks unterband man die Blutadern der wissenschaftlichen Forschung. Und tut es noch heute. Acht. Pneumatische Erklärung der Natur. Die Metaphysik erklärt die Schrift der Natur gleichsam pneumatisch, wie die Kirche und ihre Gelehrten es ehemals mit der Bibel taten. Es gehört sehr viel Verstand dazu, um auf die Natur dieselbe Art der strengen Erklärungskunst anzuwenden, wie jetzt die Philologen sie für alle Bücher geschaffen haben, mit der Absicht, schlicht zu verstehen, was die Schrift sagen will, aber nicht einen doppelten Sinn zu wittern, ja, vorauszusetzen. Wie aber selbst im Betreff der Bücher die schlechte Erklärungskunst keineswegs völlig überwunden ist und man in der besten gebildeten Gesellschaft noch fortwährend auf Überreste allegorischer und mystischer Ausdeutung stößt, so steht es auch in Betreff der Natur. Ja, noch viel schlimmer. Neun. Metaphysische Welt. Es ist wahr, es könnte eine metaphysische Welt geben. Die absolute Möglichkeit davon ist kaum zu bekämpfen. Wir sehen alle Dinge durch den Menschenkopf an und können diesen Kopf nicht abschneiden. Während doch die Frage übrig bleibt, was von der Welt noch da wäre, wenn man ihn doch abgeschnitten hätte. Dies ist ein rein wissenschaftliches Problem und nicht sehr geeignet, den Menschen Sorge zu machen. Aber alles, was ihnen bisher metaphysische Annahmen wertvoll, schreckenvoll, lustvoll gemacht, was sie erzeugt hat, ist Leidenschaft, Irrtum und Selbstbetrug. Die allerschlechtesten Methoden der Erkenntnis, nicht die allerbesten, haben daran Glauben lehren. Wenn man diese Methoden als das Fundament aller vorhandenen Religionen und Metaphysiken aufgedeckt hat, hat man sie widerlegt. Dann bleibt immer noch jene Möglichkeit übrig. Aber mit ihr kann man gar nichts anfangen, geschweige denn, dass man Glück, Heil und Leben von den Spinnenfäden einer solchen Möglichkeit abhängen lassen dürfte. Denn man könnte von der metaphysischen Welt gar nichts aussagen als ein Anderssein. Ein uns unzugängliches, unbegreifliches Anderssein. Es wäre ein Ding mit negativen Eigenschaften. Wäre die Existenz einer solchen Welt noch so gut bewiesen, so stünde doch fest, dass die gleichgültigste aller Erkenntnisse eben ihre Erkenntnis wäre. Noch gleichgültiger als dem Schiffer in Sturmesgefahr die Erkenntnis von der chemischen Analysis des Wassers sein muss.